schaut zum Fenster raus. Unten spielt der Leiermann und er stimmt sein Liedchen an. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Werft ihm was in seinen Hut, dann spielt er noch mal so gut. Kommt der Alte erst in Fahrt, dann brummt er in seinen Bart. Niemand